Du kannst doch mal raus jetzt mit dir. Nein. Du. Wir sind gar kein Mann mehr hier. Auch hier. Ja, ruf mich mit Bullen an. Ich bin doch noch was mit Wasser haben möchtest. Mach weiter so. Ich bin dann aufgestanden.

We'll be right back. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.